Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Weil aller Anfang schwer ist, sind Festivals, die sich explizit um den Filmnachwuchs kümmern, eine wunderbare Sache. Regisseure und Kameraleute können dort öffentliche Auftritte üben. Man gibt erste Interviews, erlebt die Publikumsreaktionen und sieht vor allem auch, dass die anderen Filmschaffenden mindestens genauso nervös sind wie man selbst. Seit 40 Jahren trifft sich der deutschsprachige Filmnachwuchs im Januar beim Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken. Anke Lewicke hat es oft besucht durch die Jahre hinweg. Jetzt ist sie bei mir im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Zur Eröffnung lief heute Abend der Film Das Ende der Wahrheit. Und wenn man sich anschaut, wer da mitspielt, kann man nicht von Newcomern und Newcomerinnen sprechen. Ronald Zergeld, Alexander Fehling, Claudia Michelsen, Axel Prahl. Das ist eine ziemliche beeindruckende Garde. Und wahrscheinlich ist da ziemlich viel los gewesen auf dem roten Teppich. Ja, und es ist doch eigentlich ganz schön, dass das Festival auch so anfängt, weil ich meine, man braucht ja auch immer ein paar Promis, damit das Scheinwerferlicht erstmal angeworfen wird, damit so eine Aufmerksamkeit geschaffen wird. Und ich finde es trotzdem eine interessante Wahl, mit diesem Film anzufangen, weil Philipp Leinemann gehört zu den wenigen Regisseuren, er hat in München studiert, die wirklich Genre machen wollen. Und jetzt ist es ja so, dass auch schon bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen sich ja auch gerne vom Nachwuchs mal herausfordern lassen, weil der Nachwuchs vielleicht neue filmische Wege geht, weil er sie gegen das Image besetzt. Und ich glaube, genau das haben die Schauspieler und Schauspielerinnen hier gesucht. Wann können sie schon mal Genre drehen, Spionage? Das Ganze spielt im Milieu des Bundesnachrichtendienstes. Es geht um Korruption, dass der Feind eben doch vielleicht in den eigenen Reihen sitzt. Und man macht das ja auch einfach gerne mal, Verfolgungsjagden und alles. Also ich finde das eigentlich eine schöne und sehr passende Eröffnung. Wenn Sie jetzt einen Blick zurück werfen. Was war die Idee, das Festival in Saarbrücken zu gründen? Ja, vielleicht ein bisschen anderes Kino einfach mal nach Saarbrücken zu bringen. Ich meine, es gab immer ein kleines Programmkino. Dort wurde das Festival auch eröffnet und dort fand es auch in den ersten Jahren statt. Und natürlich vielleicht auch einem anderen Kino eine Aufmerksamkeit schenken. Also das war ja genauso in Hof. Der neue deutsche Film konnte sich in München nicht etablieren, also ist er nach Hof gegangen. Und genauso haben die Saarbrücker im Anfang, die Festivalmacher, eben so ein anderes deutsches Kino gesucht. Und wenn man sich anschaut, welche Filme da im ersten Jahr gewonnen haben, das war der Willy Busch Report von Niklas Schilling. Wenn man den sich jetzt anschaut, ist der total aktuell. Willy Busch, es geht um einen Journalisten, der alles erfindet. Gleichzeitig spielt er eben auch an der Grenze, an der Mauer. Also es ist ein Zeitdokument und es ist einfach ein abgefahrener Film, auch noch immer über den Kalten Krieg. Oder im zweiten Jahr hat er ein Taxi zum Klo gewonnen. Einer der ersten deutschen Schwulenfilme. Ohne Förderung ist der gedreht worden. Und natürlich ist es auch so, dass so ein Festival wie Saarbrücken, da laufen nicht nur Filme, sondern es werden Treffen mit Produzenten, mit Filmförderern organisiert. Es gibt Pitching-Sachen. Man lernt also allerhand. Und wenn man sich anschaut, es werden ja viel mehr Regiedebüts, die sind mittlerweile gedreht. Ich glaube, es sind 60 Stück im Jahr, wenn noch nicht mehr. Also da macht so ein Festival einfach Sinn. Haben Sie beim Max-Ophüls-Festival den Regisseur und Regisseurinnen getroffen, denen Sie später wieder begegnet sind? Ja, doch immer wieder. Aber meine erste Begegnung war, dass ich keine Kinokarte mehr bekommen habe und Senta Berger mir ihre zweite gegeben hat. Oh, schön. Und da durfte ich auch noch neben Senta Berger sitzen. Das war natürlich unheimlich toll. Ja, und ich meine, die Schule ist mittlerweile aus. All diese Regisseure der sogenannten Berliner Schule haben mittlerweile ganz eigene Wege, gehen auf die internationalen Festivals. Aber die Filme von Thomas Aslan, Angela Schanelek und Christian Petzold habe ich dort alle zuerst gesehen. Und das war dann in den 90er Jahren, wo ja noch immer die Münchner Beziehungskomödie so vorherrschte, war man dann auf einmal dankbar, dass das deutsche Kino sich wieder für die Realität öffnete. Einfach so Lebensgefühle auf öffentlichen Plätzen, an Küchentischen, in WGs eingefangen hat. Das war sicher ganz wichtig. Für mich dann Oskar Röhler, Silvester Countdown, so ein richtiger Berliner Szenefilm aus dem neuen Berlin. Und das sind ja Regisseure, wenn, ja, von denen hört man immer noch alles. Ich könnte jetzt weiter Name-Dropping machen. Eddie Berger kennen wir jetzt alle, Deutschland 1983. Stefan Rutzowitzki hat mit den Fälschern dann den Oscar gewonnen. Also das ist schon wirklich sehr beachtlich, wer da in Saarbrücken angefangen hat. Also kann man das klar festhalten in Saarbrücken? Lassen sich Bewegungen und Umbrüche im neuen deutschsprachigen Kino klar ausmachen? Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Und als ich mir eben noch mal so all die Preisträger angeschaut habe der letzten 40 Jahre, da ist mir dann schon aufgefallen, dass es auch immer wieder um Regisseure im Mittelpunkt standen, die sich so an der Realität einfach abarbeiten. Also natürlich hat man dann auch dort den Wandel mitbekommen zur digitalen Technik hin. Dann gab es auf einmal einen Film wie von Owen Moore, Plus Minus Null, der war dann mitten in Berlin aus der Perspektive eines Bauarbeiters gedreht. Man ging zur Kurfürstenstraße, saß abends in der Dillgurke. Also man hatte das Gefühl, wirklich mitten in Berlin zu sein. Oder dann auch Daniel Brühl, der da angefangen hat mit Das weiße Rauschen mit Hans Weingartner. Auch ein Film mit Handkamera, wo Daniel Brühl eben jemanden spielt, der Paranoia hat, der zu viel Drogen genommen hat. Oder zuletzt jetzt Jakob Lass mit Love Steaks. Das ist ja sozusagen der deutsche Mumblecore. Einfach mal die Kamera aufstellen und gucken, was passiert. Das Improvisieren, aber dabei auch in Arbeitswelten reingehen. Also ich finde, dafür steht Saarbrücken schon ganz gut. Mitzubekommen, welche Geschichten der Regie Nachwuchs erzählt, ist das eine. Aber zu erfahren, wie es hinter den Kulissen aussieht, ist das nicht auch ein guter Grund, nach Saarbrücken zu fahren? Oh ja, die Nächte sind lang immer in Saarbrücken gewesen. Natürlich wird das dann auch schön vom Festival organisiert, dass man sich abends trifft. Und man ist ja auf dem großen Festival dann doch immer in seiner Journalistenblase und dort mischt sich eben alles. Und natürlich kriegt man unheimlich viel mit, was sie beschäftigt mit den Filmförderern, wie schwer es ist, dass man schon immer einen Star braucht, um überhaupt Geld zu bekommen. Dann geht es natürlich jetzt in den letzten Jahren, redet man viel mehr über Serien als über Filme. Also man ist wirklich mittenmang und hat so das Gefühl, wenn man mal da war, weiß man, was sich so ja, im deutschen Filmnachwuchs tut. In Saarbrücken ist die 40. Ausgabe des Max-Ophüls-Festivals eröffnet worden. Über das Besondere dieses Festes für junge Filmschaffende habe ich mit der Kritikerin Anke Lewicke gesprochen. Vielen Dank für den Besuch im Studio.